Radio. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr. Pogo Radio. Im Muttergebäude beim Mutterfunk. Pogo Radio. Die wöchentliche Dosis Punk, Rock, Anarchie und Bier. Pogo Radio. So gut. Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio beim Mutterfunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 2. April ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Zu Gast ist hier der Linus Volkmann, nicht Herausgeber, sondern Autor des Buches Lies die Biber. Und du glaubst nicht, am Anfang habe ich gedacht, ey, das ist ja ein Schreibfehler schon im Titel. Aber weil ich ja wahrscheinlich so durch diesen Justin Bieber so geprägt bin, ne, wahrscheinlich. Ja, also das ist ja so ein bisschen die Punkrock-Generation, die euch Ältere anmacht, Justin Bieber, kein Wunder, dass dich das dahingehend inspiriert hat. Aber der Name ist eigentlich so eine Art Wortspiel, man müsste ja denken, es heißt Lies die Bibel und dann ist aber ein R und es ist so ein bisschen aufgemacht wie ein Gebetbuch und ich hielt das für einen sehr guten Gag. Und jetzt war ich damit auf Lesetour und habe schon das Gefühl, also immer wenn es um den Titel geht, schaue ich in sehr viele fragende Augen. Also das hätte ich vielleicht doch vorher nochmal in die Marktforschung schicken sollen. Ja, auch die Salafisten haben ja auch so ein Motto rausgebracht, Lies. Mhm. Kannst du dich noch dran erinnern? Das war letzten Sommer, glaube ich. Wie Lies. Ja, Lies. Die haben Lies natürlich nicht die Bibel, sondern den Koran. Ja. Und es waren große Plakate in allen Städten Deutschlands, wo sie kostenlos nicht den Vatikan, sondern den Koran verteilt haben. Und und da stand überall immer Lies drauf. Ja, so ein Imperativ ist. Und Lies, da habe ich immer an Lies gedacht. Lüge auf Englisch. Also auf Deutsch. Genau, denken viele auch bei meinem Titel. Man denkt erstmal so Lies und dann statt die denkt man so Die, ja, stirb Lügen, und dann so töten Biber. Okay, keine Ahnung. Naja, also ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt darauf genau gekommen bin oder beziehungsweise das für so eine gute Idee hielt, aber es soll so eine Mischung sein eben aus Niedlichkeit und einem etwas irritierenden Imperativ und ja, so ein bisschen Bock machen, dass man denkt so, ach ja, wie Biber lesen, was will das Arschloch von mir? Und dann habe ich sie schon, fast. Was ist denn das süß dran? Außer diese Comic-Biber, aber so ein richtiger Biber, der stinkt ja erstmal tierisch. Und hat so einen nackten, platten Schwanz. Wie eng hast du schon mit Bibern zusammengearbeitet, dass du ihren Geruch so vertraut hast? Aha. Ja, also so ein Biber ernährt sich ja mal von Bäumen und von Fisch. Ich bin ja großer Fan Bäumen? Eben von Nagetieren und viele Nagetiere sind dann ja auch eben keine Vegetarier und Biber ist der Einzige, der wirklich nur Holz frisst. Und das fand ich ganz nett und weil er ja auch so fleißig ist, diese Geschichte so, Spinnen sitzen im Netz und warten nur, bis sie irgendwen umbringen. Und bist du sicher, dass ein Biber ein Holz frisst? Ich glaube, der nagt die bloß ab, um dann Staudamm zu machen, um dann Fische zu fangen. Nein, der frisst doch kein Holz. Gut, der frisst jetzt der vielleicht knabbert nicht bloß die Bäume ab und dass die dann ins Wasser fallen, dass sich das staut, dann kann es sein Nest bauen und dann futtert er den See leer. Und deshalb haben ja die ganzen Leute irgendwie Probleme mit den Bibern, weil die ja dann die Fische wegessen. Oder nicht? Selbstverständlich. Die Fakten sind halt alle falsch, aber es klingt sehr wertig, was du da zu den Bibern sagst. Also Biber sind Vegetarier. Okay, ich würde zurücknehmen, dass sie Bäume essen. Sie essen halt die Rinde, nagen sie ab und essen halt irgendeinen anderen Kram. Naja, also wir sind einfach fleißig wie die Biber, ist so ein Spruch auch bei mir in der Clique. Ja. Statt Bienenbiber. Ja, bist ja auch fleißig, ne? Du warst jetzt auf Tour, auf Lesetour. Genau. Ich, du warst ja jeden Tag woanders, in einer anderen Stadt. Ja, Off-Days, also wenn man keine Lesung hat und unterwegs ist, keine Show hat, das kostet zu viel, das will der Booker immer nicht und deshalb prügelt er einen 10 Tage am Stück durch, damit es funktioniert. Also das hast du nicht mal selber organisiert, sondern organisiert bekommen? Ja, das haben Freunde bei Audiolith für mich und meinen Kollegen Felix Scharlau, mit dem ich da auf Lesereise war, gemacht, weil wir die irgendwann mal kennengelernt haben und die haben gedacht, naja, kommt den... Nicht einen Kehlkopf halten, sondern einen Mund. So, oh. Ja. So, du hast gesagt, an den Bart halten, der ist ja, halt überall bei mir. Ja, genau. Das sehen die Leute wahrscheinlich in der Webcam. Ich habe einen sehr ausgeprägten Bartwuchs, weil ich sehr viel auch mit Testosteron arbeite. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie der, ich gucke ja gerade Walking Dead, die vierte Staffel. Und es sieht so aus wie der Rick. Oh, ja. Bloß der Rick hat nicht so eine schöne Brille auf. Gerne. Ist denn die vierte Staffel, das ist jetzt die aktuellste, oder? Ja. Die dritte war ja schon so ein bisschen doof mit dem Governor. Ist es denn jetzt wieder geiler? Viele haben gesagt, nee. Ja, was heißt nee? Also, wenn man angefangen hat, dann muss man es auch zu Ende gucken. Dann fragt man immer, ob das jetzt geiler ist oder nicht. Sondern man guckt sie einfach. Man guckt sie einfach weg. Bist du noch nie irgendwo ausgestiegen? Bei der Serie. Doch, natürlich musste ich jedes Mal aussteigen, weil ich wieder warten musste, bis sie wieder da war. Ja, gut. Aber du hast sonst jeder Serie, die du einmal gemocht hast, die Treue gehalten, bis zum Abpfiff. Ja. Auch Lost. Nee, Lost habe ich nie, aber habe ich die Pilotfolge gesehen, dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Haha, zu Recht. Und was gibt's denn sonst? Es gibt nur unheimlich viele Serien, die ich irgendwie scheiße fand, dann habe ich sie gelassen. Ich mochte Breaking Bad, sondern Walking Dead wahnsinnig gerne. Breaking Bad habe ich zum Beispiel auch, da war man vor vielen Jahren war auf Arte irgendwie eine Breaking Bad-Nacht, da war das ganz neu. Mhm. Und dann habe ich es mir angeguckt und das hat mich total runtergezogen. Weil das irgendwie, wird ja immer schlimmer. Ja, so heißt ja auch der Titel. Ja, genau. Und das fand ich dann irgendwie nicht so toll und habe ich es irgendwie gelassen. Also du guckst lieber so fröhliche Sachen wie Walking Dead. Genau. Ah ja, das verstehe. Ist immer ein bisschen ein Funken Hoffnung. Ja, also klar. Also man wird ja immer irgendwie noch so ein bisschen getröstet, in den Arm genommen. Ja, also da hast du ja scheinbar sehr wenig Notwendigkeiten, also wenn dich das schon tröstet. Ja, also ich hab den Anfang gemocht, die ersten 2 Staffeln fand ich faszinierend und dann hatte ich das Gefühl, es ging so weg von den Zombies und irgendwie diese Konflikte zwischen den Figuren waren dann nicht mehr so spannend. Ja. Wer weiß, oh Gott, ist der Rechner schon aus? Nee, das war nur der Bildschirm, der geht ab und zu mal aus. Aus Energiespartechnik. Wir sind ja hier eine CO2-neutrale Sendung. Hoffe ich doch. Deshalb geht hier öfters mal das Licht aus, wenn sich nicht bewegt. Ausgezeichnet, ja. Grün und Deutschpunk, also du verkörperst eigentlich alles, was wir Fans lieben. Danke. Ja, du musst es wissen, weil du schreibst ja auch fürs Intro, du bist ja stellvertretender Chefredakteur. Ihr schreibt ja sozusagen die Trends auf, bevor sie überhaupt Trend werden. Ja, das wäre am allerschönsten, wenn man die Möglichkeit hätte, noch mehr Trends zu setzen mit dem, was man schreibt. Früher war das vielleicht im Musikjournalismus tatsächlich noch mehr möglich, weil die Leute sich natürlich auch nur über Musikjournalismus und Magazine informiert haben. Mittlerweile sind ja unsere Leser fast besser informiert als wir selber. Ja, die gehen halt auf Google. Ja, genau, und gucken sich eben alles auf Spotify, kann man sich alles schon anhören und liest in den Blogs von Bands, die hier noch nicht mal einen Plattenvertrag haben. Mhm. Und deshalb ist die Rolle des Musikjournalists eher von dem Trendsetter hin zu jemandem, der so ein bisschen ein Filter ist und Leuten mit so seinem Profil halt klar macht, hier, das könnte dich interessieren und den Leuten so ein bisschen an die Hand nimmt. Und dann hast du gedacht, du machst jetzt ein eigenes Blog auf, das nennst du Punkrock-Ödnis. Leider nicht. Also das hätte ich gerne aufgemacht. Hattest du die schon mal zu Gast oder sind die geheim? Leider nicht. Also ich bin ja von Hobby wegen bin ich ja Online-Detektiv. Habe ja eine Online-Detektei. Ja, Stalker. Aber ich habe es noch nicht rausgefunden, wer dahinter steckt. Aber es ist ja inzwischen auch irrelevant, weil es hat sich ja von selbst wieder erledigt. Wieso? Ja, weil nichts mehr kommt. Ach so. Weil der Witz irgendwie sich gegessen ist. Ist ja nichts mehr passiert. Das Letzte, was sie besprochen haben, war Beck. Und nicht der Volker Beck, sondern der andere. Ja, klar. Hatten wir auch im Heft. Hat mich jetzt auch nicht so gekickt. Ja, klar, aber was schon irgendwie am Boden liegt, muss man nicht nur irgendwie hinterher treten. Und was einen eh nicht interessiert, brauchen wir auch nicht. Nee, ich fand es toll, dass eben, es gibt so einen Kanon, du trägst ja auch ein Turbostar-T-Shirt, wie deine Fans vielleicht das nicht direkt sehen können. Aber es gibt halt so, alle einigen sich auf irgendwas und dann ist es schon spannend, wenn jemand eben das einfach mal wieder zu Schanden reitet. Also, das ist ja auch eigentlich der Grundgedanke von Punk. Also deshalb fand ich natürlich, wie viel die Seite so toll, weil man musste nicht sagen, Jens Rachut ist der größte Turbostart, wir lieben alle die hermetischen Texte und so. Das hat es ja irgendwie und fand es sehr erfrischend, dass jemand das anders gemacht hat. Aber ich wusste gar nicht, dass die geheim sind. Doch. Echt? Ja. Kam das aus Köln oder hast du das nicht nachforschen können? Also meine Recherchen haben dann irgendwann aufgehört, aber irgendwie müssen sie aus Nordrhein-Westfalen kommen. Weil sie sich doch irgendwie in dem Umkreis bewegen und weil sie halt auch weil sie nicht jetzt aus Bayern kommen können. Also das wird mich doch stark wundern. Weil sie doch schon irgendwie hier sehr verwurzelt sind von dem, was sie besprechen und auf die Konzerte, die sie gehen. Oh Gott, ich bin gleich verliebt, wenn die auch noch geheim sind. Punkrock-Ödnis, wenn ihr uns zuhört bei unserer kleinen Show hier, da geht was. Ich weiß ja nicht, was Leute interessiert. Wahrscheinlich Geld, also. Ja, sollen wir mal ein paar Scheine auf den Tisch packen? 10 Euro wäre sich mir, wenn sich die Band, die Blogger bei mir als Freunde vorstellig werden. Ist ja auch immer das Geile, dass man davon ausgeht, dass mehrere Leute dahinter stecken, ne? Weil meistens viele Sachen passieren ja eigentlich so, wenn es nur einer macht. Weil wenn es mehrere Leute machen, dann wird es schon nichts mehr richtig, weil dann gibt es dann wieder Diskussion. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nur ein Typ ist. Stimmt, wenn es auch tatsächlich so ein bisschen an der Masse dann gescheitert ist, dass man nicht so die Kapazitäten hat, so viel zu machen, spricht es auch für eine Person vielleicht eher. Ah, noch interessanter. Ja. Mr. X. Ja. Oder eine Dame. Ja, oder eine Dame. Gut aussehend. Ach, ein Traum. Ich habe selber auch einen Blog, wie ja viele sicher wissen, die hier zuhören. Ich weiß es nicht, erzähl mal. Schinken-Omi, wo ich auch dieses Fanzine mache mit zwei Freunden, neben Felix Schalau und Benjamin Walter haben wir ein Fanzine aus der Sicht einer alten Frau. Wollte ich dir auch eins mitbringen, aber... Hast du mir letztes Mal schon, ne? Hast du bestimmt zwei mitgebracht? Ja, genau, da gibt's jetzt wieder neue. Ja. Das hätte dir sehr gut gefallen. Also, das frage ich mich eh, ne? Du machst den ganzen Tag, du bist ja Vollzeit... 40 Stunden, schätze ich mal, ne? Ja. 40 Stunden hast du nichts anderes zu tun, als auf dem Bildschirm zu starren und in die Tastatur reinzutippen und die Maus zu bewegen. Und jetzt machst du auch noch Hobby, also so im Freizeitbereich, ne? Wo andere irgendwie wieder auf der Slackline rumturnen oder sowas, hockst du dann wieder daheim vom Computer und haust wieder in die Tastatur rein. Machst eigentlich im Endeffekt nichts anderes, was du auch auf der Arbeit machst. Also ist überhaupt kein Ausgleich. In dem Sinne. Ja, ist schon auch so ein bisschen bitter, mein Privatleben, aber es ist tatsächlich so, dass ich zu Hause, wo andere Freizeit haben, da stelle ich einfach nochmal meinen Job nach mit kleineren Mitteln. Also, das muss man auch erstmal bringen. Nee, ich weiß es nicht. Es ist natürlich. Oder so, schreibst du das irgendwie heimlich während der Arbeit? Also das hört dir dein Chef jetzt nicht zu. Aber es kann ja auch sein. Ach, schön wäre es. Bei so viel Zeit habe ich tatsächlich dann bei der Arbeit nicht. Aber weißt du, wenn man so schreibt und so, und dann ist natürlich die Selbstverwirklichung dann ganz wichtig, um bei der Stange zu bleiben. Und wenn man halt in so einem Format wie so einem Intro agiert, wo natürlich die Formate eben festgelegt sind, Reviews und alles sieht irgendwie, alles ist rubrifiziert und wiederholt sich, möchte man natürlich gerne auch nochmal was Kreatives machen, um das spannend zu halten. So wie wenn du die ganze Zeit eben bei 1 Live sitzen würdest, würdest du wahrscheinlich auch keine Show Sendung nicht ausgeben. Nee. Würdest du dann deine Show aufgeben? Ja. Ach. Sofort. Ja, ihr habt es gehört bei 1 Live. Hier sind noch Kapazitäten zu holen. Ja, nee, ich habe ja auch mal ein Fanzine gemacht. Mit diesem Fanzine habe ich mich doch tatsächlich bei einer Zeitschrift beworben. Also ich habe mich nicht. Bin ich hingegangen und gesagt, guck mal hier, unser Fanzine und jetzt will ich hier bei euch richtig mit als Layouter arbeiten. Sondern es war eher so, dass das war die Mutter eines Lesers unseres Fanzines, Plötzlich hat sie das Ding aus dem Schreibtisch geholt und ich stand dann da. Naja, auf jeden Fall war dann in meiner Personalakte lag da immer das Fanzine rum. Und als die Chefin dann gewechselt hat, also die Geschäftsführerin, und ich wollte mal wieder hoch zu einer Gehaltserhöhung nach 2-3 Jahren. Und dann hat er dann meine Personalakte aufgemacht und dann lag dann erstmal dieses Fanzine drin. Wie hieß das? Mit den schweinischen Bildern. Das hieß Pogo Presse. Ah ja, ah, das kenne ich sogar von den Rezensionen. Ja. Und ja, das war dann schon ein bisschen blöd. Hast du dann die Gehaltserhöhung nicht bekommen? Doch, aber ja, was ist gekommen? Ich bin so schlecht drin mit sowas, weil man sieht mir das ja auch an, dass ich eigentlich gar kein Geld brauche. Und da kann man schlecht welches fordern. Ja, ja, ich frag auch immer nie. Also die anderen habe ich mitgekriegt, kriegen sogar Geld bei uns, aber irgendwie, mir ist es, ich finde es halt so immer noch so uncool. Dann denkt man so, oh nein. Nee, über Geld redet man nicht und dann lässt man es. Genau, der hat so nötig und so ja, was. Genau. Ich dachte, du machst das aus Herzblut hier. Ja, stimmt eigentlich, Chef. Ja, genau. Alles klar. Ja. Ja, für was ist das ganze Geld, ne? Man braucht ja kein Auto und keine Einfamilienhaus und sowas. Geht auch so. Habe ich auch nicht. Also das ist wirklich, ich bin da viel zu bescheiden, beziehungsweise so verwurzelt in so einem Indie-Ding. Aber es ist natürlich, man ist ja auch wendig, weißt du, man kann dann öfters mal umziehen oder irgendwie, man hat nicht so ein Apparat oder nicht so einen hohen Break-Even, wie wir Punks das aus dem besetzten Haus auch eh nicht kennen. Ja, ist das Intro ist ja eigentlich das größte Musikmagazin. Ist es immer noch Indie? Dann. Na, also von der Auflagezahl her. Das sind ja schon 120.000 der Auflage. Ja. Also Indie, also wir sind natürlich nicht das WOM-Journal allein von den Themen her. Oder das ist ja dann die ADAC Motorwelt oder Mosaik. ADAC Motorwelt hat, glaube ich, 18 Millionen. Ich bin letztens auch mal ADAC-Mitglied geworden, aber naja gut, also da weiß man auch nicht, wie viel das lesen. Ja, aber Intro ist schon natürlich noch spitz von seiner Herangehensweise. Also wir machen jetzt nicht nur den ganzen, nicht nur Mainstream oder irgendwie jetzt Radiomusik, aber es ist natürlich trotzdem, du kannst nicht dann irgendwie nur Bands besprechen, die 100 Leute interessieren in Deutschland, du machst dann 100.000 Auflage. Da ist natürlich das Missverhältnis. Es muss auch alle abholen, die jetzt nicht so totale Nerds sind. Ja, muss ja auch die Werbeanzeigen abholen, ne? Ja, also. Was war der größte Star, den du interviewt hast? Oder bist du eigentlich mehr so der Schreibtischtäter, der gar nicht raus darf irgendwie aus seinem Büro? Nee, mir ist es natürlich schon wichtig, auch so ein bisschen mitzumischen. Deshalb auch das mit den Büchern und dem Fanzine. Also so bin ich auch zu dem Job gekommen. Ich wollte immer Teil von der Szene sein und also auch irgendwas machen. Also deshalb eben auch Fanzines und das wäre schrecklich. Also, Was war der größte Star? Ach, der größte Star ist natürlich dann immer relativ. Also wir hatten mal 2000 bei seiner letzten Wahlkampfreise haben wir Joschka Fischer interviewen dürfen, ganz kurz in seinem Wahlkampfbus. Man muss sich vorstellen, auf Wahlkampfreise macht man, glaube ich, 30, 40 Interviews pro Stunde und so. Und der arme Mann lag halb schlafend da und musste auch uns noch Auskunft geben und abholen. Und dann ja, das ist jetzt aber jetzt nicht sexy, ne? Also jetzt nicht irgendwie so Beyoncé oder Lady Gaga oder ach, bestimmt auch schon. Warte mal, nicht, dass da deine Hörer denken so. In deinem Buch steht was von Rihanna. Ist das alles nur gelogen? Oder erfunden? In dem Buch gibt es einen fiktionalen Musikjournalist, Linus Volkmann, der erlebt wahnsinnig irrsinnige Abenteuer, die sehr nah dran sind in meinem Leben, aber trotzdem natürlich etwas überzeichnet. Rihanna habe ich nicht getroffen, aber wir hatten mal tatsächlich hier die Destiny's Child zu Gast, als wir so gekocht haben. Es gab ja auch mal das Format. Und ich weiß es nicht, also die Spice Girls habe ich mal getroffen, wenn das jemand was bedeutet. Ja. Oder Depeche Mode. Ja, Spice Girls sind da schon interessanter. Ja. Mel C war ich ein bisschen verliebt. Ich also auch. Sporty Spice. Ja, auf jeden Fall. Das war die beste. Ja. Hat danach dann auch gezeigt, dass er was drauf hat mit Northern Star. Die hatte wirklich wirklich gute Solo-Songs. Was ich auch cool fand, dass er dann irgendwie, als sie mit Spice Girls aufgehört hat, plötzlich ganz dick geworden ist, weil sie sich im Privatkoch engagiert hat. Ach, Mel C, wenn du zuhörst. Und dann war sie gar nicht mehr so sporty, sondern mehr so... Chubby. Chubby, ja. Chubby ist es was. Kenn ich gar nicht. Ja, das heißt so, also ein bisschen mollig. Also. Ja. Ja, aber dann hat sie wieder Sport gemacht. Und dann war sie wieder. Mel C. Bestimmt ist ihr, die sind die 20 Minuten, wo ich sie interviewt habe, 2004 noch genauso in Erinnerung wie mir. Ach, vielleicht ist es ein bisschen umgekehrt, also. Ja. Mel C. Ja, wir, gerade in dem Moment können wir jetzt eigentlich auch ein Lied spielen. Juhu! Wir können jetzt das, weil eigentlich habe ich gedacht, dass du hier als Musikjournalist vielleicht hier einen heißen Scheiß mitbringst, um hier auch mal ein bisschen die Leute da abzuholen, wo sie gerade irgendwie, keine Ahnung wo sind. Mann, man darf nie den Mangel beschreiben, nie sagen, was man nicht hat. Ich habe nichts mitgebracht, entschuldigt, liebe Pogo-Pop-Fans. Komplett nackt, wenn ihr es sehen wollt, auf pogoradio.de/webcam. Linus Volkmann hier. Aber zum Glück habe ich hier was vorbereitet. Oh. Ja, wir können jetzt was spielen von Gamma Blitz Boys. Die Jungs aus der Pfalz sagen dir wahrscheinlich nichts. Doch, ich bin Fan der ersten Stunde. Bitte prüfst du nach. Männer von der letzten Nacht, die heißt das Lied von ihrer nagelneuen Platte Feuer auf dem Mond. Ach so, bei mir ist das umgekehrt. Das waren Gamma Blitz Boys. Warte mal, jetzt, wenn wir schon hier sind, ich kriege immer irgendwie ein. Ich habe mir immer gesagt, ich spiele zu wenig Jingles. Ne? Man muss ja, als wenn man so eine Radiosendung hat, muss man immer so ein Jingle spielen. Ich habe da nämlich was vorbereitet. Achtung. Hier ist Bermudafunk, dein freies Radio in der Rhein-Neckar-Region. Uns hörst du hier immer Montag bis Freitag von 11 bis 18 und abends ab 20 Uhr. Ansonsten sendet das Campusradio radioaktiv. Rund um die Uhr kannst du den Bermudafunk als Livestream auf bermudafunk.org hören. Dort findest du auch unseren genauen Sendeplan und viele weitere Infos. Bermudafunk. Ja, und hiermit grüße ich meine Kolleginnen und Kollegen vom Bermudafunk. Jetzt habe ich das auch mal gemacht. Mache ich jetzt auch öfters mal hier. Ne? Genau, muss man sich alle warm halten. Ja. Grüße aus Köln. Ey. Genau. Tut uns leid, dass ihr noch in Mannheim seid. Warum nein, noch. Nein. Mannheim ist eine schöne Stadt, ist absolut. Übrigens auch am Rhein, nicht nur am Rhein, sondern auch am Neckar, für alle Geografie-Fans. Du sagst es. Und es riecht irgendwie nach dieser Schokoladenfabrik, wenn man da ist. Ja. Das ist für Außenstehende immer so, erst denkt man so, ach geil, Schokolade, und dann so, komisch. Ja, das ist wie wenn er eine alte Tafel Schokolade auf die Herdplatte legt und die liegt da irgendwie, was ich, 3-4 Stunden bei höchster Temperatur, so riecht's dann. Ja, ja, also es ist faszinierend. Es gibt auch da die Popper-Akademie. Ja, mit Xavier Naidu als Professor oder als Dozent oder sowas. Ja, ja, ja, also ja. Für uns Punks ist das nichts. Aber sollen die anderen sich doch beibringen lassen, wie sie Musik machen? Nee, ich finde es sehr gut. Ah ja. Jetzt kriegen wahrscheinlich alle irgendwie die Nackenhaare, weil es gibt ja unheimlich viele Leute, die finden es total scheiße, Pop-Akademie, da wird man irgendwie so eine Schmiede, ne? Da wird man zum Mainstream erzogen. Genau. Aber da werden halt Leute, die halt wirklich musikalisch was drauf haben, ne? Die dann irgendwann mal zum Beispiel musikalisch, beruflich was machen wollen. Ne? Zum Beispiel, die wollen dann wollen halt beruflich irgendwas machen und dann, dass sie nicht verarscht werden, kriegen sie da halt erklärt, wie das so auch geschäftlich läuft. Ja, sicherlich. Und das ist ja mal unheimlich wichtig. Es kann ja nicht nur Punkbands geben, es gibt ja auch Unterhaltungskombos. Ja, aber können die nicht an die Volkshochschule mit sowas? Man kriegt ja da auch beigebracht, wie man irgendwie sich stylt und wie man irgendwie Social Media Kampagnen fährt und seine Bands, Fans an sich bindet. Ja, oder wie man zum Beispiel kein Plattenlabel braucht, weil man es auch selber machen kann. Und nicht verarscht wird, wie damals in 90ern Take That, die irgendwie 7 Millionen Umsatz gemacht haben. Am Schluss haben sie Schulden gehabt, als sie sich aufgelöst haben, weil sie keine Ahnung gehabt haben, weil sie nicht auf der Pop-Akademie waren in Mannheim. Rüdi Himmelsberger, der Anwalt von Take That und der Pop-Akademie. Man lernt nie so aus. So sieht's aus. Ich bin beeindruckt. Man kann so alt werden wie eine Kuh, man lernt immer noch dazu. Jetzt zurück zu deinem Buch. Ich bin jetzt so auf Seite 126. Und ich muss eins sagen, wenn ich jetzt eine Zusammenfassung machen sollte von dem Buch, ich sage nochmal den Titel, Lies die Biber, die 13 schönsten Geschichten der Welt von Linus Volkmann. Wenn ich jetzt eine Zusammenfassung machen sollte, wird es mir genauso ergehen, wie wenn ich morgens aufwach und denke, boah, ich habe einen schönen Traum gehabt. Und da kommt einer, sag mal, was hast du geträumt? Und dann würde ich sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was in diesem Buch steht. Ja, und ist das nicht das größte Kompliment, was man in einem Buch machen kann? Nein. Naja, es sind ja Kurzgeschichten, also es sind ja einzelne Geschichten von unterschiedlichen Charakteren und deshalb fehlt dir vielleicht dieser ganz große rote Faden, an den du dich erinnerst. Der fehlt, glaube ich, auch dem Buch. Ja, die Idee ist schon, dass es so, sind so motivierte Loser, die unterschiedlichsten Zusammenhängen versuchen, sich nicht abzufinden mit den Umständen. Also es sind ja so ein bisschen, gibt ja auch diesen alten Punk, King Cobra, der eben auch immer früher im autonomen Zentrum gearbeitet hat und dachte, jetzt geht richtig was los in den 90ern und gemerkt hat, es passiert nichts. Und die Frage, die sich alle Figuren stellen, ist, wie kann man weitermachen, wenn sich eigentlich die Utopie, mit der man angetreten ist, nicht erfüllt hat. Und man aber trotzdem nicht corporate werden kann oder will. Also wie kann man sich selbst treu bleiben, ohne dass man total albern ist? Oder eben dabei trotzdem albern wird. Also Also das ist so die Idee von dem Buch und von meinen Figuren, also was mich auch selber beschäftigt. Am Anfang gedacht, jetzt geht hier munter was los und so und jetzt naja dann doch nur Status quo und man muss sich, was weiß ich, damit rumschlagen, ob ob Schwule heiraten dürfen oder nicht, wo man selber denkt, so man ist doch schon viel weiter, eigentlich könnte man in einer viel geileren Gesellschaft leben, aber man muss ja alle noch mitnehmen und in der Lebenszeit erfüllt sich vieles nicht und tja, was macht man damit? Und das sind so die Figuren da, die müssen sich auch damit auseinandersetzen. Und die sind alle in dir drin. Ja, also ach, es ist immer, weißt du, bei Schriftstellern, wie ich mich gerne nicht bezeichne, ist es ja immer verpönt, wenn man mit seinem Werk gleichgesetzt wird, weil es soll ja alles irgendwie Kunst und Fiktion sein. Aber es ist albern. Es sind natürlich sehr viele Ansichten und Ausprägungen, die ich dann auch eben von mir in so Figuren reindenke, beziehungsweise da dann überdramatisiere. Also so einzelne Aspekte. Ja, eine Figur bist ja du selber, ne? Eine Figur ist dann konsequenterweise ich selber, der total durchgeschossene Musikjournalist, der nur noch durch irgendwelche Pop-Interviews taumelt und dabei auch nur am... es ist ja nicht so, dass ich meiner Figur sehr viel Glück dazu geschrieben habe. Er hat es ja nicht leicht. Selbst Rihanna kann er nicht halten, als er mit ihr kurz zusammen ist. Weil die immer noch Sex will. Oder vielleicht seine Organe, das weiß er ja nicht so genau. Mhm. Aber du kannst dich ja nicht mehr so gut erinnern. Doch, das fällt mir jetzt wieder ein. Das fällt mir alles wieder ein. In dem Moment, wo du das sagst, fällt mir alles wieder ein, als wäre es gestern gewesen. Ja. Also Linus Volkmann heiratet Rihanna ist die Geschichte und... Auf Barbados. Nee. In New York. Ich glaube in L.A. L.A. Ja, irgendwo dazwischen. Ja, ich bin jetzt da gerade, wo sie irgendwie... Eine wird schwanger und kriegt ein Kind oder sowas, ne? Und was mich eigentlich die meiste Zeit irgendwie so es sind immer wieder Anspielungen auf vergangene Tage, also irgendwie wenn ich jetzt hier gerade mal lese, Pokémon, World of Warcraft und also es sind immer wieder Anspielungen auf Dinge, die eigentlich nur Leute verstehen können, die früher geboren sind als 1990. Ja, obwohl World of Warcraft ja, und Pokémon sind vielleicht jetzt noch. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Genre-Ding, was du da ansprichst. Das Genre Popliteratur lebt ja eben davon, dass es aus der kontemporären Alltagskultur sich speist. Also in 50 Jahren wird man das Buch wahrscheinlich nicht mehr verstehen können. In 50 Jahren ist es dann halt irgendwie so Folklore, wo man dann denkt, so, ach guck mal, so haben die damals geredet und gedacht, weil es natürlich sehr an Alltagssprache auch orientiert ist und eben an Alltagsgegenständen, an Filmzitaten und so. Aber persönlich lese ich selber auch gerne so Literatur als so zeitlosen Kram aus dem Feuilleton. Der hat bestimmt auch seinen Wert, aber es interessiert mich nicht. Ich möchte irgendjemand, der eine Aussage trifft über die Welt, in der ich mich selber auch befinde und der die irgendwie moralisch oder sonst wie versucht zu bewältigen. Mhm. Also deshalb... Und das, ach du rauchst selbstgedrehte, das könnte auch mein neues Ding sein. Ja, meinst du? Wenn du mir eine drehst. Ja, ich meine, man ist nie zu alt zum Rauchen anfangen. Ja, ich habe jetzt auf der Lesereise, viele von den Hörern waren ja bestimmt da, da habe ich auch sehr viel geraucht. Also es kommt mir, es ist gar nicht so gesund, wie man immer denkt, wenn man das nur von außen sieht. Ach, das sind alles nur Gerüchte. Ich habe immer Menthol geraucht, weil ich dachte so, das ist ja so wie, ja, das ist gut, wie Antibiotika. Das öffnet die ganzen Lungen, die Lunge hat ja so Poren, muss man vorstellen, wie so ein umgedrehter Handschuh. Und das öffnet es dann und lässt es dann geschmeidiger ein. So. Ja, also nimmst du dann Nikotin nicht nur auf den Härchen ein, sondern richtig, das geht dann so richtig ins Gewebe. Ah, das muss ja gut sein, ja. So klingt es auch. Ja, dann danke ich dir für die Zigarette, die du mir vielleicht drehst. Mache ich während dem nächsten Lied, das du dir gewünscht hast. Du wolltest nämlich ein Lied haben, wo im Titel das Wort Biber drin vorkommt. Und du hast sogar eins, sogar zwei, aber wir hören jetzt einen herrlichen Song, sag mal, wie er heißt. Den wir alle beide noch nie vorher gehört haben. Er klingt aber so geil. Ja, mal gucken. Also vielleicht, dauert zum Glück nur 1 Minute und 27 Sekunden. Von den Die Bieber-Brüder. Ja, hoffen wir mal, dass es ein Lied ist und kein Hörspiel. Also wir sind fertig, wenn du aufnehmen willst. Nazis wollen abmarschieren und die Menschen drangsalieren. Biber mit dem Plattenschwanz verpassen Nazis Trampelbahn. Nazis wollen abmarschieren und die Menschen drangsalieren. Biber mit dem Plattenschwanz verpassen nach die Körperbahn. Nee, bitte? Der Bassist hat eine große Rolle gespielt. Ja, man sieht mal wieder, dass Gitarre eigentlich gar nicht so wichtig ist. Ja, der Song hieß, hast du noch gar nicht gesagt, hieß Biber und Nazis. Was auch immer das für eine Bedeutung haben mochte. Aber schön, dass sich die Band auch deinem Lieblingstier zugewendet hat. Mhm. Meinem Lieblingstier? Ja, ich habe schon das Gefühl, als du über die Biber gesprochen hast, da war auch schon so ein bisschen so eine Zuneigung, habe ich daraus gehört. Ich mag ja alle Tiere. Hast du kein Favorite? Nee. Also es muss jetzt nicht irgendwie kuschelig sein oder so, sondern einfach so existieren. Einfach so ein guter Kumpel, mit dem man auch mal irgendwie über alles reden kann und so. Nee, muss ich ja nicht. Muss ja nicht alles immer so menschlich, muss man nicht immer so vermenschlichen, ne? Ja, stimmt. Ja, ne? Also es muss ja nicht immer alles aussehen wie ein kleines Baby und so große Augen haben und sowas. So. Das stimmt, aber es hilft. Ja, vielen Dank für die schöne Zigarette, die ich bekommen Was habe. Was ist denn dein Lieblingstier? Neben Biber. Okay, was ist dein Lieblingsessen? Eichhörnchen. Also nein, mein Lieblingstier ist Eichhörnchen, nicht Essen. Ja, Eichhörnchen sind ja die Ratten der Bäume, ne? Das weißt du, ne? Die sind Überträger der Pest. Ja, man sagt aber, Eichhörnchen übertragen Nüsse und nicht die Pest. Können aber auch die Pest übertragen, weil nämlich Nagetiere zählen zu den Tieren, die diese Pestläuse. Das sind ja so Nagetierläuse. Nee, nicht Läuse. Flöhe. Du solltest eine Tiersendung auch nebenbei machen. Du hast sehr kontroverse Meinungen zu beliebten pelzigen Freunden. Ja. Also ich bräuchte nicht mal einen, der gegen mich redet, weil ich mich ständig widerspreche. Na, das meinst du, oder wie? Das oder ist was meinst du mit kontrovers? Nee, kontrovers, weil du gegen das Image der Tiere ja auch. Ja, zum Beispiel angehst. Eichhörnchen heißt immer, oh, sie sind so süß, ne, wegen ihrem buschigen Schwanz, ne? Aber wenn man den mal wegrasieren würde, dann wäre es auch wieder so wie bei einer Ratte. Einfach nur so ein langes, haarloses Ding. Oh Gott, was für ein schreckliches Bild jetzt hier alle haben mit dem rasierten Eichhörnchen, das Arme. Nee, ja, Tiere sind mir schon wichtig, deshalb auch zu der Frage Lieblingsessen, auf jeden Fall keine Tiere. Mhm. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, bin ich auch mutwillig Veganer geworden, was gar nicht so geil ist oder so leicht ist erstmal. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, geht auch das. Kann ich allen nur empfehlen. Mhm. Erst dachte ich irgendwie, ich halte es nicht durch, weil es... Wenn man anfängt, dann ist es mehr so, man lässt mehr weg, man will ja auch nicht so viel sich mit Kochen beschäftigen. Ja, man kann halt nicht irgendwo so fremd irgendwo einfach so was wegfuttern, ne? Man muss sich immer sehr, sehr konzentriert irgendwie um seine Nahrung, beschäftigen. Man muss sich mehr besser vorbereiten, aber mittlerweile geht es ja sogar. Es gab ja echt einen Hype in den letzten 2 Jahren und von dem habe ich dann auch profitiert, weil... Was hältst du eigentlich von den neuen, also die ganzen Bubble-Tea-Läden, die haben jetzt zugemacht und jetzt haben anstelle dessen irgendwie, die Türken haben jetzt, die wollen den veganen Markt von hinten aufrollen. Die haben jetzt so Köfte vegan. Nein. Im Angebot, ja. Und auch auf der Fenlohr, gegenüber von deiner Arbeitsstelle. Nein. Da hat so ein Köfte vegan jetzt aufgemacht vor 2 Tagen. Was? Ja, das ist so. Das ist, und ich sitze noch hier. Kennst du das rote? Das rot. Das sind so. Guckst zum Schaufenster rein. Da ist so ein roter, großer Haufen mit so einer Glassichtfolie drüber. Ein roter, großer Haufen und das soll ein Restaurant sein oder was? Nein, das ist. Da liegt er halt im Schaufenster. So. Bei dem an der Theke. Ah. Und das gibt's dann mit Zitronenscheiben und mit ein paar Blättern dazu. Ich denke mal, das ist Minze oder sowas. Ja. Auf jeden Fall war ich mal so im Laden drin. Also ich habe erklärt bekommen, das ist irgendwie so getreideartiges Zeug mit Salz und... klingt ja lecker. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ja, lass ich mir mal schmecken. Mhm. Hat mich auch eingeladen dazu, hat gemeint, kostet nichts, probier mal. Wollte mich irgendwie anfixen. Also war dann gestern oder vorgestern? Nee, das war ein anderer Laden wiederum, okay. Der schon länger auf hat. Und zwar nämlich im Agnes, nicht im Agnesviertel, da hinten, da im Eigelsteinviertel. Da gibt es die Läden schon länger. 2 nebeneinander. Habe ich noch nicht gegessen. Ja. Und die schreiben auch groß drauf vegan. Sogar richtig geschrieben. Und Dann habe ich mir gedacht, als ich das dann gegessen habe und es war so kalt, wie halt was kalt ist, wenn es aus dem Kühlschrank kommt und salzig ist und halt irgendwie rot und getreideartig. Du willst sagen, es hatte ich noch nicht zum Dann habe ich mir gedacht, bitte schmeiß es doch auf deinen Grill. Bitte. mach das so kleine Küchlein draus und brate an. Dann könnte ich mich dafür begeistern. Aber so kalt? Ja, also ich weiß. Aber probier's mal aus. Ja, also ich den Laden suche immer was so in der Richtung. Ja. Also wenn ich nochmal eingeladen wäre. Food Hunter in Ehrenfeld. Das wäre doch irgendwie eine neue Rubrik. Ich würde dir gerne dann auch mal, ich mache sehr gutes Kartoffel-Chili am vegan. Wenn ich das nächste Mal kommen darf, dann würde ich dir das mitbringen. So eine Tupper? Ich habe hier eine Mikrowelle. Genau, ja. Genau, das kann man nämlich auch gut mitbringen und so. Und da sagen dann alle so, ach, so scheiße ist es gar nicht. Und wenn man davon 3-4 Gerichte hat, reicht es eigentlich schon. Ja. Ja, oder 4-5, ich weiß ja nicht, wie viele Feinschmecker da jetzt zuhören. Es gibt ja die essentiellen Aminosäuren, ne? Von denen gibt es ja 22 irgendwie und da muss man dann dementsprechend halt mixen, damit die dann als Molekülkette sozusagen vom Körper aufgenommen werden und in Eiweiß umgewandelt werden können. Ja. Alles klar, Ranga Yogeshwar. Ja, habe ich alles gelernt in der Schule. Ne? Ich bin ja wieder auf Schule und da lernt man sowas. Ja. Aber für mich war Punkrock immer auch, das ist ja den meisten wichtig, dass es halt nicht nur so eine Mucke ist, die irgendwie jeder schon kennt und die sich nur reproduziert, sondern dass man das irgendwie auch ideologisch aufsetzt. Sonst könnte ich ja wirklich jeden Scheiß machen. Also und deshalb fand ich Punk und Fleischverzicht immer wahnsinnig schlüssig zusammen. Also ich will das jetzt keinem wegnehmen, wenn er das einzeln sieht, aber ich finde es gut, wenn man auch ein bisschen auf die Botschaft noch drauf geht. Ja, nee, weil Punkrock ist ja eigentlich gegen die Gesellschaft und da kann man nicht irgendwie dann Eisbein mit Sauerkraut fressen, wenn man gegen CDU ist. Ja, aber du wirst dich wundern, wie viele das trotzdem tun. Ich war schon mit den härtesten Punks unterwegs und habe gestaunt, also wie die im Privatleben sich aufführen wie mein Vater. Ja klar. Und dann die Formel 1 Bettwäsche von Schumacher und, und die Schrankwand mit... ja, wer weiß. Ja. Das ist ja vielleicht schon wieder witzig. Naja. So, wir spielen jetzt auch was Witziges, nämlich vom Lesbian Rank Inferno, eine Band aus Herrenberg. Herrenberg, weißt du, wo das ist? Nein. Bei Stuttgart. Yeah. Stuttgart. Yeah. Lesbian Rank Inferno mit dem Lied Krasse Pisse. Der Plan ist so, ich gehe in ein Labor oder in eine Werkstatt. Dort lasse ich mein gesamtes Innenleben, meine Organe und Muskeln durch Panzerstahl ersetzen. Ja, ja. Dann schlucke ich ausschließlich hochaggressive Säuren, die alles außer meiner Panzerstahlverdauung auflösen. Das hat zur Folge, dass alle meine Ausscheidungen fatale Verwüstungen nach sich ziehen. Und dann passt bloß auf, dann zieh ich los und piss auf alles. Ich pisse auf die S-Bahn, auf Rathausloh und Ämter, auf die Häuser der Reichen in aller Herren Länder. Ich pisse auf die Uniform des Unteroffiziers. Ich pisse auf die Stadtmauer der Kulturhauptstadt Trier. Krasse Pisse, krasse, krasse Pisse, krasse Pisse, krasse, krasse Pisse. Auf dem Schiff der Schiffer bin ich Badesteuermann. Meine Pisse ist extrem brutal, sie zapft das Feuer an. Ich pisse auf den Luxus deiner Strulle ihn zum Frack. Ich pisse in ein Klo, damit du ins Leere kackst. Ich pisse im Sitzen, Liegen, Rennen und im Stehen. Auf hochheilige Füßen, Buddha, Künsten und Moscheen. Krasse Pisse, krasse, krasse Pisse. Krasse Pisse, krasse, krasse Pisse. Krasse Pisse, krasse, krasse Pisse. Krasse Pisse, krasse, krasse Pisse. Strunzen, Schiffen, Strunzen, Pisse. Ich pisse auf alles Mögliche, dein Geist und Verschon. Ich klaue mir ein Raumschiff und dann piss ich auf den Mond. Ihr fragt euch, wo der Bahnhof ist, ich hab den Scheiß dann weggepisst. Wenn du drüber traurig bist, ich piss auf deinen Hinterriss. Ich piss dir ins Auge und blende dich. Ich pisse auf das Schlagzeug, das ist sehr scheiß. Ich pisse auf den ganzen Quatsch, der ihr Synthesizer. Ich pisse auf die Gitarre und das aus gutem Grund. Und mit dem letzten Strahl piss ich in meinen Mund. So, das war die Herrenberger Band Lesbian Rank Inferno. Nicht Inferno, sondern Inferno. Okay. Ja. Und was sagt der Herr Redakteur? Hey, sollen Sie mal was an die Intro schicken? Werden Sie dann abgefeiert? Oder danach sind Sie dann Kommerz und Arschlöcher, so wie zum Beispiel die Nerven, ne? Die werden ja irgendwie in jedem Feuilleton werden sie hochgehypt und dürfen jetzt auch sogar Videos mit Tokotronic machen und sowas. Das Video hat mir aber gut gefallen. Ich habe extra den Regisseur angefragt, weil ich selber auch so Webclips mache, auch für das Buch. Und weil die Bilder sind halt so toll, steht halt so viel. Ist immer doof, wenn man über Sachen spricht, die Leute nicht sehen können. Aber das ist halt wirklich schön. Da ist die Kamera. www.pogoradio@webcam.de/webcam.de Webcam. Ach, scheiß drauf. Aber jedenfalls, der Regisseur war zu teuer leider für mein Budget, also obwohl die natürlich auch nicht viel Geld bekriegen mit den Nerven. Hast du erzählt, dass du da irgendwie im Intro, weil klar, dann macht er gleich die Preise hoch, ne? Ja, der hat meinen Namen gesehen und dachte so, jetzt hier, der Goldesel hat angefragt. Ja, klar, jetzt rollt der Rubel. ja, aber naja, man weiß ja, in den Medien ist alles relativ prekär und da sind die großen Gelder, werden nicht mehr verteilt, außer man ist vielleicht beim Öffentlich-Rechtlichen, also. Ja. Wärst du da gern beim Öffentlich-Rechtlichen? Ich meine, das ist ja schon so fast schon wie Beamter sein, ne? Hört man ja auch immer wieder, dass die Leute da mit, hoffentlich hören sie jetzt nicht zu, also mit leeren Gesichtern über die Gänge schreiten und also das sind halt Strukturen, die sind halt nicht so flexibel wie jetzt in so ein eigenes Webradio oder so ein Selfmade-Magazin wie Intro. Du kannst da viel mehr umsetzen und viel näher an dem dran sein, worauf du Bock hast. Bei dem anderen kriegst du halt vielleicht mehr Reichweite und mehr Geld, aber du musst halt jede Idee dir 5-mal genehmigen lassen durch irgendwie den Rat und dann bleibt sie stecken und irgendwie hast du dann halt auch einen anderen Zugang. Also es gibt sicherlich Leute, die beim Öffentlich-Rechtlichen gestalten können, aber viele sind da auch nicht so glücklich. Ja, beim Öffentlich-Rechtlichen haben sie zum Beispiel keinen Wackelkontakt im Kopfhörer, ne? Wie ich jetzt gerade eben. Oh, das tut mir leid. Ja. Hast du eigentlich einen Teleskop-Schlagstock auf deinen Arm tätowiert oder was ist das? Nee, das ist ein Reißverschluss. Sollte es sein. Ja, Rüdi Himmelsberger mit dem Teleskop-Schlagstock auf dem Arm, nur wenn die meisten sagen, das wäre ein Schraubendreher. Denken sie. Ist halt ein bisschen unglücklich. Doch, jetzt wo du sagst, ich habe ja auch eine Brille auf. Derjenige, der hat geübt, der es gemacht hat. Ja, naja, im Knast kann man sich's halt nie aussuchen. Das war nicht im Knast. Nein, selbstverständlich nicht. Hier, ist alles. Wir senden natürlich nicht aus Stammheim, sondern, was soll ich sagen, wo wir hier sind? Herkules Wohnheim. Wohnheim, genau, ja. Ja, nachher ist Umschluss. Ja, ich hätte ja heute meinen Desinfektionsduschkopf bekommen sollen, ne? Und der Hausmeister, der hat einen Schlüssel für alle Türen. Und der wollte mir eigentlich heute einen Desinfektionsduschkopf einbauen. Also einen Duschkopf, wo die Legionellen, die hier ja im Trinkwasser sind, dann rausgefiltert werden. Und ich habe mich schon richtig drauf gefreut, weil ich ja so ein Technik-Nerd bin. Mhm. Und leider hat er es nicht gemacht bisher. Muss ich jetzt noch eine Woche warten, bis ich wieder duschen darf. Dafür riechst du aber noch sehr gut, dafür, dass du scheinbar lange Zeit schon nicht mehr geduscht hast. Ja, ich habe ja auf Arbeit Desinfektionsmittel und sowas. Das funktioniert ja schon ganz gut. Ja. Ja, Körperpflege ist natürlich eh für uns Punks. Das ist ein nice to have, aber wenn man es nicht hat, dann sind wir trotzdem noch drin. Auf jeden Fall. Wie viele Pflegeprodukte stehen bei dir denn so im Badezimmer rum? Ich gebe sehr viel Geld aus für Meditonsin, Bepanthen und Head and Shoulders. Ein Gleitmittel. Entschuldige bitte, also. Nee, das war ein blöder Witz. Selbstverständlich. Ja. Nee, aber da werde ich jetzt, ist mir jetzt gerade die Überleitung, hätte mir sonst gefehlt, zu dem nächsten Lied von V3 Anus aus Weißrussland. Wo du das alles immer hernimmst. Aus Weißrussland sind die, aus Minsk. Mhm. Na? V3 Anus. Даже машины, даже пидоры, гомики, нравятся не только мне, нравятся больше. Даже машины, даже пидоры, гомики, нравятся не лесбиянки, номики, гомики, мухови, трансвестит, вместе с ним народит наша мышь Саша, по шею Наташа, даже без боли или из колл-флаша. Парки, лесбиянки, номики, гомики, мухови, трансвестит, вместе с ним народит наша мышь Саша, по шею Наташа, даже без боли или из колл-флаша. Парки, лесбиянки, номики, гомики, мухови, трансвестит, вместе с ним народит наша мышь Саша, по шею Наташа, и даже без боли или из колл-флаша. Гитары, гомики, нравятся не только мне, нравятся Паше, Даша, Маша и Наташа. Похуй, кто есть, нахуй, гомофобы. Похуй, кто есть, нахуй, гомофобы. Нахуй, нахуй, папы, похуй, нахуй, нахуй, хуа. Ja, das waren gerade eben V3 Anus. Und... Ja, ich bin weiterhin beeindruckt, dass du eben nicht nur die kleinen Deutschpunk-Bands hier sportest. Tote Hosen und... Genau, was man hier sonst ja immer so gerne hört. Freiwild und Tote Hosen. Oh, er hat Freiwild gesagt. wer in der Sendung Freiwild oder Böse Onkels erwähnt, der muss einen Schwedenkräuter trinken. Achtung. Hast du das gerade erfunden? Nein, das habe ich nicht erfunden. Das ist eine Regel. Kann ich das nochmal nachhören? Auf einem der... Ein Schwedenkräuter trinkt man aus der Flasche. Igitt. Das ist jetzt dein... Wie aus der Flasche? Du weißt schon, dass ich so ein bisschen... Ja, das ist aber Alkohol. Kontroll-Issues also, habe in ja, Bezug auf... Ja, ich weiß, was ist das? Ich kann dir auch ein Glas anbieten, aber ich habe keine Schnapsgläser. Ich habe nur so große Gläser. Mhm, naja, gut, okay. Willst du ein großes Glas haben? Nein, dann lieber so. Das sind aber wieder Legionellen drin, weil ich habe mit Legionellenwasser gewaschen. Gut. Und das ist mit Alkohol, also kann nichts passieren. Gut. Hilfe, SOS, Zugriff. Ein Schluck, einen großen Schluck. Na, schmeckt, ne? Boah, das ist schon Gift, oder? Nee, das ist kein Gift. Das ist gesund. Ach, Alter, das ist ja wirklich... Da ist Manna drin. Oh Gott, das ist ja abartig. Schmeckt lecker. Nein, glaubt dem Mann kein Wort. Das schmeckt lecker. Das schmeckt so, wie wenn Fernet Branca schlecht geworden ist. Ich hätte auch mit Seife den Mund auswaschen können. Ja, es tut mir leid. Ich werde es beherzigen, in dieser Sendung keine kontroversen Bands mehr anzusprechen. Boah, ey. Ja. Wie viele Leute haben da schon draus getrunken? Die Flasche war mal voll. Nee, das sehe ich. Ja. Das hoffe ich. Naja, hoffentlich ist es wirklich so ätzend, dass es keine Bakterien mehr zulässt. Ja, auf keinen Fall. Boah. Ja, du bist jetzt sozusagen von innen gereinigt. Ehrlich gesagt kommt mir es eher umgekehrt vor. Von innen beschmutzt. Dabei ist mein Körper doch ein Tempel. Ja? Ja. Also so ein bisschen spirituell bin ich auch unterwegs. Ja. Nein. Leider nicht. Ja, wir sind jetzt so schon bald am Ende der Sendung. Oh nein. Ja. Gibt's noch irgendwelche wichtigen Themen, die wir hier abklopfen können? Ich bin neidisch darauf, dass du im Sonic Ballroom warst und die Typen von Home Stories, von dem Fanzine gesehen hast. Da habe ich mich geärgert. Da kam ich gerade von der Tour zurück und hatte am nächsten Tag meine Show hier in Köln und bin dann doch nicht mehr hin. Im King Georg, ne? Genau. Ja. Und dieses Fanzine hat mich echt total geflasht. Das war wirklich das Spannendste, was ich auf dem Sektor zuletzt gelesen habe. Das sind so fiktionale Homestories von so Punk-Protagonisten und wahnsinnig detailreich und so. Und auch teilweise wirklicher als die Wirklichkeit. Ja, ich habe mit Nagel auch gesprochen. Es gibt auch von Nagel, es hat auch eine Geschichte drin und der durfte dann lesen, als sie in Berlin waren. Und er hat gesagt, er hätte sich gar nicht verstellen müssen bei seinen Passagen, weil es war total realistisch. Und Nagel, muss man wissen, ist in dem Heft so dargestellt als so ein sehr eitler Typ, der die ganze Zeit Workout macht und sich selber anfeuert. Dass er trainiert an Hanteln und feuert sich an immer mit Nagel. Und das ist so witzig. Also ich glaube, es ist natürlich so witzig, weil wenn 1000 Leute das Heft lesen, kapiert einer den Witz, weil es ist total spleening. Man muss sehr viel wissen über diese ganzen Typen. Man muss 100 Jahre Plastikbomb kennen. Aber wenn man das kennt, dann ist es das geilste Fanzine überhaupt. Und ja, wie gesagt. Die wurden ja auch in der Stuttgarter Nachrichten im Feuilleton abgefeiert für ihr Heft. Das liegt daran, denke ich mal, insgeheim denke ich mal, also nicht insgeheim, sondern ich denke mal wirklich, dass inzwischen die Generation Punkrock schon so alt ist, dass sie im Feuilleton gelandet ist, weil halt so Schreiberlinge wie du da irgendwann mal irgendwie enden. Ja, und da sich dann austoben und dann ihre Lieblinge dann unterbringen. Also so funktioniert, glaube ich, auch Popkultur. Also erst ist es eben unter dem Radar, erst ist es Subkultur, ja. Und dann wird es irgendwie populär, die Leute finden es geil und dann altert es mit und wird seriöser und taucht dann eben in letztem Schritt auch im Feuilleton auf. So genauso wie mir früher mal mit Free Jazz genervt worden sind. Free Jazz ist ja irgendwo, oder Jazz ist ja was, wo eigentlich auch nur eine ganz kleine Minderheit irgendwie gut findet, der Rest fühlt sich ja davon genervt. Und aber irgendwie gibt es halt unheimlich viele Leute, die halt viel schreiben und da beruflich irgendwie involviert sind und deshalb wird es dann immer als die Hochkultur gelobt. Ja, aber deshalb müssen wir halt immer wendig bleiben, weil... Ist Punk also der neue Jazz? Punk ist ja spätestens seit dem Buch hier von, ach Gott, schon wieder den Namen vergessen, Verschwende deine Jugend. Der Teipel. Genau, ja. Teipel und den Ausstellungen. Punk ist letztlich wahnsinnig kanonisiert worden in den letzten 10 Jahren. Und ja, aber deshalb habe ich mich über so Bands hier wie Mülheim Asozial oder die Bullen, da hat man schon das Gefühl, es gibt eine neue Generation, die das nicht nur stumpf wiederkäut, sondern eigentlich diese Brechung, dass es keine Rebellion mehr sein kann, irgendwie mitnimmt und daraus irgendwie ästhetisch was Witziges macht, was dann trotzdem nicht eine Ironie, nicht nur ironisch ist, sondern es auch ernst meint, aber trotzdem weiß, dass es eigentlich vorbei ist, also mit dem Bass. Ja, ja. Und also wie gesagt, Deutschpunk hat sich ganz schön erholt, finde ich, zuletzt. Ja. Ja, ja. So dachte ich, könnte man das mal sagen. Ja, das hast du schön gesagt. Was machen wir jetzt? Spielen wir noch ein Lied? Was hast du uns denn noch mitgebracht? Das klingt ja alles schrecklich, wenn ich sehe. Ja, also, es ging schrecklich. Du kannst ja noch irgendwie ein Lied wünschen. Ich könnte jetzt von der schöne Nils hat sich ein Lied von Leitkultur, das ist der schlimmste Bandname, den ich. Absolut. Ja, und hat es sich halt gewünscht und wollte auch das ansprechen. Übrigens, das hätte es auch ganz gut gepasst als Überleitung. So neue Bands wie Mülheim Asozial und so hat er gemeint, das ist neue Deutschpunk, ne? Und hat sich da auch seine Gedanken drüber gemacht und hat gemeint, das Lied passt total. Aber ich habe mir das Lied angehört, aber man versteht kein Wort vom Text, obwohl er in Deutsch ist. Und deshalb bringt es ziemlich wenig. Ja, ich würde gerne Arm 81 hören. Wunderbare Band aus. Aber ich höre. Nee, wir machen hier wieder das Titelspiel. Du musst so spontan sein und dir irgendeinen lustigen Begriff einfallen lassen, so ein Keyword. Ja. Und ich suche dann was aus. Also ich gebe das jetzt hier ein und im Titel ist dann der Keyword drin und dann. Verstehe. Ich hätte gerne Hörnchen. Wie ein Eichhörnchen. Okay, darf man nicht vergessen? Ach, Hörnchen. Du hast doch so ein Hörnchen. Hier haben wir doch schon was hier. Das willst du nämlich, ne? Bum Kun Cha Youth. Ich würde ja auch einen Eimer voll Hass nehmen mit dem Hörnchen. Dann spielen wir einfach mal einen Eimer voll Hass, oder? Ja, im Hörnchen-Mix. Genau. Sonst wäre das andere wär nämlich deine Band gewesen. Stimmt. Ja, du bist ganz schön raffiniert. Ja. Ja, das war wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger, wenn das heute nicht der 2. April ist. Und dann handelt es sich nämlich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich recht herzlich bei Linus Volkmann. Ja. Linus, ich muss mal gucken, auf dem Buch steht es da drauf. Linus Volkmann heißt er ja tatsächlich. Dass du hier warst. Und du kannst jederzeit gerne wiederkommen. Ja, ich bin glücklich und stolz, dass ich mal wieder da war, denn genau das sind Zusammenhänge. Und du weißt, es gibt wieder Schwedengräuter hier, ne? Unter den Umständen komme ich nie wieder. Du brauchst bloß die zwei Bandnamen nicht nennen. Okay, ein Eimer voll Hass mit dem Lied Rosi, Hörnchenmix. Rosi war 85 Tage alt. Rosi war eine sehr herzige Gestalt. Rosi schlief am Tag, doch sie war nachtaktiv. Wenn sie stundenlang auf einer Stelle liegt,